Durch die weihnachtsgeschmückte, hübsche Straßen der Stadt ziehen zwei Damen durch. Sie bleiben hier und da in den Schaufenster stehen und schauen, wie so mit viel Geschick und viel Farben diese Fenster doch dekoriert sind. Und da bleibt eine plötzlich stehen, entsetzt sich und sagt, das gibt es doch gar nicht. Sogar zwischen der Weihnachtsdekoration steckt man eine Bibel hinein. Ärger und Entmutigung klagen in ihrer Stimme. Sie konnte das einfach nicht verstehen. Wie könnte man das zusammenbringen? Weihnachten und Bibel, das passte doch gar nicht. Ist es uns heute auch vielleicht schon so oft gegangen, dass wir Dinge gar nicht zusammenbringen konnten? Menschen haben kaum Zeit, sich mit diesem Buch, mit dieser Bibel zu beschäftigen. Aber ich dachte, ist vielleicht nicht gerade die Weihnachtszeit und die davorgehende Adventszeit die passendste, ja vielleicht sogar die beste Zeit, um sich mit der Bibel überhaupt zu beschäftigen. Denn indem wir Jahr für Jahr dieses Weihnachtsfest feiern, geben wir dem, was hier in der Bibel geschrieben ist, Recht. Denn wir feiern das Ereignis, das vor fast 2000 Jahren stattgefunden hat. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die dank der Aufzeichnung bis heute erhalten geblieben ist. Nein, es ist mehr. Es ist ein Ereignis, das alle Ereignisse der Welt in den Schatten stellt. Und Sie merken es, dass dieses Interesse daran heute noch nicht verloren gegangen ist. Und letztendlich ist diese Erscheinung heute hier von einem jeden ein Zeichen davon, dass man doch Interesse daran hat, an dem, was damals geschah und an dem, was heute noch gefeiert wird. Und deshalb dachten wir, dass wir heute nicht nur ein Gesang vorstellen, dass wir heute nicht nur etwa Kunst zeigen, dass wir uns heute Zeit nehmen und darüber nachdenken, was hat dann dieses Fest für eine Bedeutung für mich persönlich. Damals war es ein kleines Ereignis. Und die ganze Welt hat es gar nicht so richtig gesehen, was damals in Bethlehem geschah. Es waren lediglich nur einige Menschen, die das damals mitbekommen haben, was die Engel ihnen gesagt haben. Aber dieses Ereignis war im Heilsplan Gottes festgelegt. Und wir lesen in den Brief zu Galater, in Kapitel 4, Vers 4, folgende Worte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan. Warum tat Gott dieses? Könnte man sich heute fragen. Aber hier wird doch direkt die Antwort gegeben, damit er die, die unter dem Gesetz wären, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Wie alle, jeder ohne Ausnahme, ist diesen Weg gegangen in die Gottesferne. Wir haben es mitbekommen von unseren Vätern, dass wir den Rücken Gott gekehrt haben. Und jetzt hat Gott in seinem Heilsplan es so wunderbar vorgesehen, dass die Menschen nicht auf ewig verloren sollten gehen, sondern dass die irgendwann mal zurückkommen könnten. Und damals, in dieser heiligen Nacht, hat Gott angefangen, diese Brücke zu bauen, sichtbar zu bauen, dass die Menschen es erkennen sollten. Jetzt hier in Bethlehem wird der Grundstein dafür gelegt, der sichtbare Grundstein, dass die Menschen wieder die Brücke bekommen und zurück zum Vater kommen. Das heißt, zurück zu Gott kommen können. Gott hat es getan aus Liebe zu uns. Und das zum Punkt X, wo wir hier gelesen haben, als aber die Zeit erfüllt war. Und dieser Jesus, der kam auf diese Erde, um diese Brücke zwischen Gott und den Menschen zu schaffen. Zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, diese Brücke zu machen. Es ist also eine Sache, die jetzt nicht allen global gilt, das auch. Aber es ist eine Sache, die jetzt jedem persönlich anspricht. Und jeder von uns ist jetzt in einer Position, wo wir reagieren müssen. Jeder von uns darf reagieren. Was mache ich jetzt mit diesem Angebot, das Gott uns gegeben hat? Werde ich dieses Einladungsangebot Gottes jetzt annehmen und werde ich darauf eingehen? Denn wir kennen die Schrift. Ich denke, diesen Vers hat schon jeder von uns gehört. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wie dann? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wozu das? Damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus sagt es von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das sind die wichtigsten Komponenten, die wir brauchen. Und weiter heißt es dann, niemand kommt zum Vater als allein durch mich, das heißt durch Jesus. Somit hat Gott den Weg freigelegt durch Jesus Christus, damit jeder Mensch wieder zurück zu Gott finden könnte. Nun meinen vielleicht manche, ja, ich nehme das Angebot einfach nicht an. Was geht's mich dann an? Er hat es zwar getan, Jesus hat es angeboten, aber ich bin ja nicht verpflichtet, das zu machen. Ich möchte dann noch im Vers uns in Erinnerung rufen, da heißt es dann so, in Johannes 6, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und weiter heißt es dann, wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Es kommt also ein Punkt X, wo wir, jeder von uns, ich und jeder andere Mensch, mit Gott persönlich in Berührung wird kommen müssen. Nicht nur auf dieser Zeit, in dieser Zeit auf dieser Erde, sondern auch danach. Wenn wir es hier nicht geschafft haben, sondern wird es da sein. Und wie wird dann diese Begegnung mit Gott aussehen? Damals, wo Jesus geboren war, haben die Menschen auch auf Jesus gewartet. Es waren einige, die mit Sehnsucht darauf gewartet haben, die anderen dagegen haben sich keine Gedanken darüber gemacht. Und jetzt kam diese Botschaft und die schlug in manchen Kreisen ein und es wurde gesagt, es ist ein Messias geboren. Und ich wollte uns zwei Personen hier vor Augen stellen, wie die reagiert haben. Es war ein alter Mann, der auf die Geburt Jesu Christi gewartet hat. Und sein Name ist in die Bibel eingegangen als der weise Simeon. Und als er diese Botschaft erfährt, kommt er auch in den Tempel. Und da wird gerade das Kind in den Tempel gebracht. Und dann sehen wir, dass Simon hoch erfreut ist. Und er spricht dann solche Worte aus, Herr, nun lässt du deinen Dienern mit Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Er war jetzt ruhig geworden. Er ist zur Ruhe gekommen. Warum? Er hat endlich das gesehen, wonach sich sein Herz so gesehnt hat, und das war der Heiland seiner Seele. Aber gleichzeitig hat diese Botschaft auch einen anderen Menschen erreicht. Und dieser Mensch war zu der Zeit König in dem Lande Israel. Und von dem lesen wir, dass dieser Herodes, er erschrak und ganz Israel mit ihm. Warum das dann? Er war nicht bereit, diesem König entgegenzugehen. Er war nicht bereit, diesem Heiland aufzunehmen. Er sah in ihm eine Konkurrenz. Und er erschrak. Aber von diesen lesen wir gerade, er freute sich darüber. Irgendwann mal kommt der Tag, wo wir diesem Jesus persönlich begegnen werden. Und wir als Gemeinde haben extra diesen Vers auf der Wand gewählt, dass jedes Mal, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wir diese Worte lesen können. Siehe, ich komme bald. Das soll uns immer wieder daran erinnern, es wird der Tag kommen, wenn mein Erdenleben hier ein Ende hat und ich in die Ewigkeit abscheiden werde müssen. Und wie wird es dann sehen? Wie wird es dann aussehen? Werde ich dann den König in seiner Herrlichkeit sehen? Dann wird das für mich ein wunderbarer Tag sein. Ein Tag voller Freude, wo diese Adventszeit, diese Wartezeit für mich ein Ende genommen hat und ich am Ende ein wunderbares Weihnachtsfest habe, das nie aufhört. Und wenn nicht, dann haben wir schlechte Chancen. Das Weihnachtsfest wird dieses Jahr auch vergehen. Die Freude wird auch vergehen. Das wird wegbleiben. Und wir werden uns vielleicht auf das Nächste freuen. Und wenn Gott es schenken wird, werden wir es erleben. Aber Jesus möchte heute jedem eine Freude ins Herz geben, die nie vergeht. Die trotz Problemen, trotz Schwierigkeiten, ja vielleicht sogar trotz der Trennung durch den Tod, nicht weggeht. Warum? Weil man weiß, ich werde den König in meiner Herrlichkeit sehen. Ich werde es. Willst du es auch? Heute kannst du es auch erfahren, dass Jesus ins Herz hineinziehen will und somit für dich ein wahres Weihnachtsfest gefeiert darf werden, das nie mehr aufhört. Und dann feiern wir wirklich mit vollem Recht dieses Fest und dürfen sagen, Jesus, komme, ich bin auch dazu bereit. Amen. Lass es noch erheben und wir beten zusammen.